haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die blaue Jacke. Erster Teil. Meine neue Klientin saß in einer Ecke eines Schnellimbiss und blätterte in einer Illustrierten. Ich überlegte mir, ob ich was essen oder trinken sollte, ließ es aber bleiben und setzte mich zu Frau Scraggen, die, wie vereinbart, eine gelbe Bluse trug. Ich bin als Scout für eine Agentur tätig. Wir suchen spezielle Typen für die Werbung. In solchen Fastfood-Lokalen bin ich schon öfter fündig geworden. Ist ein Werbeauftrag lukrativ? Kommt auf den Auftraggeber an. Aha, das ist ja wie bei Maloney. Bei mir kommt es auch auf den Auftraggeber an. Es geht um eine Jacke. Sie wurde mir vor einiger Zeit bei einem Einbruch gestohlen. Eine Jacke? Das hört sich nicht gerade nach einem lukrativen Auftrag an. Ich bin bereit, bis zu 1000 Franken zu bezahlen für denjenigen, der mir die Jacke zurückbringt. Sie sollten in der Zeitung inserieren, wenn das der Dieb liest, meldet er sich freiwillig. Ich weiß, wer die Jacke gestohlen hat. Oh, das ist ja wunderbar. Nur ist dafür die Polizei zuständig. Ich bin der Frau vor einer Woche zufällig begegnet. Ach. Sie arbeitete in einem Buchantiquariat. Ich war in Begleitung und wir hatten es eilig. Als wir den Laden verließen, sah ich die Frau. Als ich am nächsten Morgen nachfragte, hieß es, dass die Frau nicht mehr dort arbeitet. Das klingt ja reichlich mysteriös. Weshalb kaufen Sie sich nicht einfach eine neue Jacke? Die Jacke ist Maßarbeit. Ah. Sie hat 3000 Franken gekostet. Oh. Und sie ist die schönste Lederjacke, die ich je gesehen habe. Frau heißt, die sie getragen hat. Der Besitzer des Buchantiquariats wollte mir ihren Namen nicht verraten. Und mir fehlt ehrlich gesagt die Zeit, mich darum zu kümmern. Maloney hat Zeit und hilft gerne. Wie gesagt, 1000, wenn sie mir die Jacke zurückbringen. Es hörte sich nach einem einfachen Auftrag an. Doch gerade solche Aufträge haben oft ihre Tücken. Beispielsweise jene, dass man ein muffiges Buchantiquariat betreten muss. Der Besitzer hieß Stramm. Doch er bewegte sich alles andere als stramm. Kann ich Ihnen behilflich sein? Gerne, gerne. Ich suche eine blaue Lederjacke. Humoristische Bücher führen wir nicht. Hä? Komiker sind mir zuwider. Menschen, die dauernd lachen, sind mir suspekt. Seit mir meiner Hüfte schmerzt, habe ich nichts mehr zu lachen. Meine Anfrage ist ernsthafter Natur. Vor einiger Zeit war ich schon mal hier und wurde von einer Frau bedient, die eine blaue Lederjacke trug. Und? Ja, ich war begeistert, begeistert. Die Frau kennt sich richtig gut aus. Kann sie mich beraten? Die Frau hat keine Ahnung von Büchern. Ach. Ich habe sie nur eingestellt, weil sie toll aussieht. Dachte, das lockt Kunden an. Ja, deshalb bin ich hier. Ja, die Umsatzsteigerung war minim. Es kamen zwar einige Typen in den Laden, aber sie kauften wenig. Hm. Und wenn, dann nur ein paar billige Taschenbücher. Was haben Sie gekauft? Ein Standardwerk über seltene Maulwurfarten. So etwas führen wir nicht. Ach. Dieses Buchantiquariat ist auf Mechanik spezialisiert. Autos, Eisenbahnen, Maschinen. Ja, dann hat mich die Frau falsch beraten. Ich möchte mich gerne bei ihr beschweren. Sie arbeitet nicht mehr hier. Dann möchte ich mich gerne privat bei ihr beschweren. Sehen Sie das Buch da drüben? Das dicke? Die Geschichte der Eisenbahn. Ah. Kostet normalerweise 10 Franken. Oh. Sie kriegen es für 100. Ach, und im Vorwort steht die Adresse der jungen Frau. Sie hat nur einen Monat für mich gearbeitet. Eines Morgens rief sie mich an und sagte, dass sie keine Lust mehr habe. Mir war es egal. Er schrieb den Namen und die Adresse der jungen Frau in den Wälzer über die Eisenbahn. Ich ging ein paar Schritte, setzte mich auf eine Parkbank und riss die vollgekritzelte Seite raus und ließ das Standardwerk liegen. Nelly Ursprung wohnte in einer Wohngemeinschaft. Der Typ, der mir öffnete, sah aus, als hätte er seit einer Woche das Bett nicht mehr verlassen. Nelly? Ja. Ja, die ist ausgezogen. Hat sie es nicht länger mit Ihnen ausgehalten? Ja, die war nicht oft hier. Schuldet mir noch 2 Monatsmieten. Sind Sie Ihr Vater? Das hoffe ich nicht. Ja, dachte manchmal, dass sie auf der Flucht ist oder so. Oder so? Ja, hab nie nachgefragt, aber etwas stimmte nicht mit ihr. Trug sie eine blaue Lederjacke? Ja, edles Stück. Sie sagte, dass sie es geschenkt gekriegt hat von ihrem Ex. Und wer ist ihr Ex? Stellen Sie immer so viele Fragen? Ja, montags und freitags nicht, heute aber schon. Mit den Behörden möchte ich nichts zu tun haben. Was für Behörden? Ja, Sie sehen aus wie einer dieser Sozialdetektive aus dem Fernsehen. Wenn Sie so weitermachen, kriegen Sie gleich meine soziale Ader zu spüren. Sie fließt durch meine rechte Faust. Puh, verschwinden Sie. Erst nachdem Sie mir die Adresse des Ex gegeben haben. Wenn der erfährt, dass Sie die Adresse von mir haben, dann kriege ich Ärger. Er wird nichts erfahren. Die Nelly ist nicht bei ihm, hat keine Ahnung, wo sie steckt. Ich habe ihn angerufen. Ohne Ihren Mietanteil kriege ich Probleme. Ja, vielleicht könnten Sie mir einen Tausender pumpen. Mir fehlt die Luft, um Geld aufzupumpen. Ich bezahle Zinsen. So sehen Sie auch aus. Muss jetzt wieder arbeiten. Betreibe ein Ein-Mann-Callcenter und rufe den ganzen Tag Leute an, um sie davon zu überzeugen, ihre Autoversicherung zu wechseln. Scheißjob. Aber wenigstens muss ich mir dafür nicht ständig was anderes anziehen. Die Wohnung des Ex befand sich am anderen Ende der Stadt. Als ich dort eintraf, knurrte mein Magen. Der Lift funktionierte nicht und als ich die Treppe nahm, stieß ich mit einer Frau zusammen. Haben Sie keine Augen im Kopf? Doch, aber Ihre Jacke hat mich geblendet. Was soll das? Nicht anfassen! Oh, edles Leder, das gefällt mir. Gehen Sie mir aus dem Weg! Aber nicht doch, jetzt, wo wir uns so nahe sind. Ich heiße Philipp. Und wie heißen Sie? Ich heiße Pfeffer und mein Nachname ist Spray. Es tat höllisch weh. Als ich mich wieder erholt hatte, stürmte erneut jemand die Treppe runter. Diesmal wich ich aus. Der Mann schrie, dass oben ein Toter liegt und dass er die Polizei verständigt habe. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue. Fluchen! Der Tote lag im Flur jener Wohnung, in die der Ex-Freund von Frau Ursprung eingemietet war. Schon nach kurzer Zeit war klar, dass es sich um den Wohnungsmieter handelte. Er hieß Mechler und war bei der Polizei kein Unbekannter. Üble Sache, Maloney. Einbruch, Diebstahl, einfache Körperverletzung. Der Mann saß schon mehrmals im Knast. Vermutlich kam es in der Wohnung zu einem Streit, in dessen Verlauf Mechler getötet wurde. Uns interessiert in diesem Zusammenhang Ihre Anwesenheit, Maloney. Ich wollte von dem Herrn eine Auskunft über eine seiner verflossenen Liebschaften. Das ist alles? Es geht um eine blaue Lederjacke. Lederjacken interessieren uns nicht. Der Mann hat seinen Mörder gekannt. Zum Glück tragen Mordopfer heutzutage ein Handy mit sich herum. Darin sind alle wichtigen Adressen und Telefonnummern gespeichert. Das erleichtert unsere Arbeit ungemein. Wir werden einen nach dem anderen befragen, bis einer gesteht. Wurde in der Wohnung etwas gestohlen? Wir stehen erst am Anfang unserer Ermittlungen. Die Menschen könnten die Arbeit der Polizei zusätzlich erleichtern, indem sie täglich Fotos ihrer Wohnung machen. Und eine Liste aller Personen, die wütend auf sie sein könnten. Genau, Maloney. Es ist die Pflicht jedes Bürgers, Hinweise auf ein allfälliges Verbrechen möglichst rasch der Polizei zu übermitteln. Und wer soll diese Hinweise alle auswerten? Ihre Kollegen haben doch jetzt schon genug damit zu tun, gelöste Kreuzworträtsel zu entsorgen. Die Wohnungen von Leuten wie diesem Mechler sollten mit einer Videokamera überwacht werden. Überhaupt sollte man viel mehr Kameras aufstellen. Ja, man könnte mit Videokameras auch die Arbeit der Polizei überwachen. Das würde die Steuerzahler freuen. Das geht nicht, Maloney. Wenn wir Einblick in unsere Ermittlungstätigkeit geben, dann haben die Verbrecher uns etwas voraus. Die Verbrecher der Stadt, die wissen doch alle, dass sie ohne meine Hilfe keinen Mord aufklären. Das stimmt nicht, Maloney. Nur weil sie ab und zu über eine Leiche stolpern, heißt das noch lange nicht, dass sie auch tatsächlich arbeiten. Es gibt Menschen, deren Tätigkeit besteht in erster Linie darin, so zu tun, als würden sie arbeiten. Ich habe ein Buch gelesen. Was zweifelsfrei zu Ihrem Hauptaufgabengebiet gehört. Weiterbildung ist das O und A, Maloney. Umgekehrt. Im Gegensatz zu Ihnen weiß ich, was A und O bedeutet. Alpha und Omega. Alpha steht für Anfang und Omega steht für Schweizer Präzisionsuhren. Ohne die geht gar nichts. Als ich wieder in meinem Büro war, erhielt ich einen Anruf meiner Klientin, die wiederum einen Anruf von Frau Ursprung erhalten hatte. Wir trafen uns im Schnellimbiss. Wie gewohnt hob ich den Altersdurchschnitt ein wenig an. Was hat das zu bedeuten? Woher hat die Frau meine Adresse? Vermutlich von ihrem Ex-Freund, der bei ihr eingebrochen hat. Und weshalb bietet sie mir die Jacke jetzt an und nicht schon vor ein paar Wochen? Vermutlich braucht die Frau Geld, um unterzutauchen. Wie viel möchte sie für die Jacke? 400. Die hat keine Ahnung, wie teuer sie tatsächlich war. Haben Sie sich mit der Frau verabredet? Ich sagte ihr, dass ich keine Zeit habe, dass sich aber ein guter Freund von mir mit ihr treffen wird. Und der gute Freund heißt Meloni. Sie arbeiten schließlich für mich. Die Frau ist möglicherweise in einen Mord verwickelt. Wenn das Treffen ohne Risiko wäre, könnte ich auch selber hingehen. Die 400 werde ich selbstverständlich von Ihrem Honorar abziehen. Ja, dann bleiben mir nur noch 600. Wie soll ich da meine Miete bezahlen? Sie sind doch ein starker Mann. Ihnen wird die Frau die Jacke sicher umsonst geben. Ich soll die Frau einschüchtern. Sie trägt Diebesbeute auf sich. Wenn Sie die Polizei verständigen, wird die Frau verhaftet. Und Sie kriegen spätestens nach 5 Jahren, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, Ihre Jacke zurück. Deshalb vertraue ich nur Ihnen, Maloney. Zeigen Sie mir, was Sie drauf haben. Ihre Zähne waren so makellos wie ihre Figur. Das waren 2 gute Gründe, der Frau zu zeigen, was ich drauf hatte. Der Treffpunkt war ein riesiger Supermarkt. Es dauerte eine 30 Minuten, bis ich das Katzenfutter gefunden hatte, das als Erkennungszeichen diente. Eine weitere 30 Minuten später fand ich die Flaschenrückgabe, vor der ein Mann stand, der ebenfalls Katzenfutter in der Hand hielt. Sind Sie allein? Sehe ich so aus, als hätte ich noch jemanden in der Hosentasche. Nelly hat mir gesagt, dass ich vorsichtig sein soll. Ah. Können Sie mir beweisen, dass Sie kein Bulle sind, hä? Ich würde mich gerne persönlich mit Nelly unterhalten. Das geht nicht. Dann kriegt sie auch kein Geld. Sagen Sie ihr das. So war das nicht abgemacht. Rufen Sie Nelly und dann geben Sie mir das Handy und ich spreche mit ihr. So war das nicht abgemacht. Nelly wird nichts dagegen haben. Aber ich habe kein Handy dabei. Dann wären Sie der einzige junge Mann in der ganzen Stadt, der kein Handy mit sich herumträgt. Die Strahlen sind gefährlich. Das stand in der Zeitung. In der Zeitung stand auch, dass Frauen wie Nelly gefährlich sind. Tatsächlich? Ja. In welcher Zeitung? Nelly hat nichts gesagt. Wir sollten jetzt zur Sache kommen. Ich hab das Geld. Nelly hat die Lederjacke und Sie stehen uns beiden im Weg. Wir sind dicke Freunde. Das bezweifle ich nicht. Aber so war das nicht abgemacht. Manchmal muss man sich einer neuen Situation anpassen. Kommen Sie später nochmal vorbei. Ich muss nachdenken. Ich werde Ihnen folgen und Sie werden mich zu Nelly führen. Das werde ich nicht. Er hatte plötzlich ein Messer in der Hand und fuchtelte damit vor meinem Gesicht herum. Vermutlich hätte ich ihn locker wegblasen können, doch auf einen Tumult konnte ich verzichten, deshalb ließ ich ihn gehen. Vor dem Supermarkt suchte ich vergeblich nach ihm. Als ich mich müde auf einen Mauervorsprung setzte, näherte sich von hinten jemand. Sie waren in dem Haus. Genau wie Sie, Frau Ursprung. Sucht die Polizei nach mir? Vermutlich schon, aber nicht als Mordverdächtige. Ich habe unser Zusammentreffen nicht erwähnt. Er war schon tot, als ich in die Wohnung ging. Und weshalb gingen Sie in die Wohnung Ihres Ex-Freundes? Ich habe noch immer einen Schlüssel. Ach. Er wollte, dass ich zu ihm zurückkomme, dass wir weiter zusammenarbeiten. Er bricht in Wohnungen ein und Sie verhökern die Ware. Ich weiß, wo die Frauen ihren Schmuck verstecken. Das ist hilfreich. Ja. Und was ist mit der Intelligenzbestie, den Sie in den Supermarkt schickten? Gary ist okay, ein echter Kumpel. Nicht der hellste, aber ich kann ihm vertrauen. Und wie geht es jetzt weiter? Für wen arbeiten Sie? Frau Skraken möchte ihre Lederjacke zurück, ist ein Familienerbstück. Ihre Großmutter trug sie gerne, wenn sie mit Johannes Heesters tanzen ging. Wer ist denn das? Der älteste Sänger der Welt. Echt? Ich dachte, das sei dieser Mick Jagger. Haben Sie die Jacke dabei? 400 war abgemacht. Abgezählt und nicht nummeriert, aber nur gegen die Jacke. Okay, in 10 Minuten bin ich wieder da. Es vergingen 10 Minuten und nochmals 10 Minuten. Und so ging das weiter, bis der Supermarkt dicht machte. Der Parkplatz leerte sich bis auf eine Ecke, in der einige Leute herumstanden und gestikulierten. Als sich ein Krankenwagen und die Polizei anfanden, ahnte ich, dass der Fall wieder etwas komplizierter geworden war. Frau Ursprung wurde schwer verletzt ins Krankenhaus transportiert. Am Tatort war nirgends eine blaue Lederjacke zu sehen, dafür der unansehnliche Mantel des ermittelten Beamten. Haben Sie ein Generalabonnement für Leichenfunde gelöst, Maloney? Die Frau lebt noch. Sie war möglicherweise Zeugin des Mordes an Mechler. Und das erzählen Sie uns erst jetzt? Mein Interesse gilt weiterhin einer blauen Jacke. Die Frau trug eine schwarze Jeansjacke. Vielleicht sehen Sie nicht mehr gut, Maloney. Sie sollen sich wieder mal durchchecken lassen, falls Sie es sich leisten können. Meine Cholesterinwerte sind ausgezeichnet und mein Gehör überdurchschnittlich gut. Aber das ist normal bei Menschen, die Bücher lesen, anstatt sich laut Rockmusik anzuhören. Ja, das ist zweifellos hochinteressant. Was aber ist mit dem Mord an Mechler? Sind Sie wenigstens einen winzigen Schritt weitergekommen? Was geht Sie das an, Maloney? Für wen auch immer Sie arbeiten, es muss ein Mensch sein, der ein sehr lockeres Verhältnis zu Geld hat. Hat jemand gesehen, was mit Frau Ursprung geschehen ist? Es gibt mehrere Zeugenaussagen, die allerdings ein wenig widersprüchlich sind. Eine Frau behauptet, dass Frau Ursprung eine Bombe um den Bauch trug und von einer Antiterroreinheit niedergestreckt wurde. Ein Mann will gesehen haben, dass Frau Ursprung im Supermarkt klaute und Streit mit einem Komplizen hatte. Und ein anderer Mann hat gesehen, wie sich Frau Ursprung eine Maske vom Gesicht riss und schreiend zu Boden fiel. Und was sagt das Spurenbild? Wir gehen davon aus, dass Frau Ursprung überfallen wurde. Sie ist unglücklich gestürzt und hat sich dabei eine Schädelfraktur zugezogen. Vielleicht wurde sie auch niedergeschlagen oder von einem herabstürzenden Vogel getroffen. Von einem Vogel? Das kommt etwa so selten vor wie ein Lottogewinn. Die Leute, die ihr Geld sinnlos ausgeben, indem sie Lottoscheine ausfüllen, sollten sich das mal vor Augen halten. Meine Klientin saß in einem anderen Schnellrestaurant, in dem aber die gleichen Leute ein- und ausgingen wie in all den anderen Fastfood-Lokalen. Mittlerweile gehörte auch ich zum Bild und es würde nur noch ein paar Monate dauern, bis ich gänzlich zur großen Familie des Big Mac gehören würde. Um das zu verhindern, musste ich den Fall möglichst rasch abschließen. Die Frau wurde niedergeschlagen? Aber von wem? Vielleicht hat sie sich vor dem Supermarkt mit einem anderen Opfer getroffen. Mir will das nicht in den Kopf. Weshalb verkauft sie die Jacke nicht einfach einem Secondhand-Shop? Sie würde kaum weniger kriegen als die 400, die sie von mir verlangt hat. Menschen handeln nicht immer rational. Das trifft auch auf Verbrecher zu. Und wie geht es jetzt weiter? Ich glaube, ich weiß, wer die Jacke im Moment hat. Wunderbar. Bringen Sie mir die Jacke. Der junge Mann ist geistig nicht gerade ein Spitzensportler. Und jetzt, da Frau Ursprung in Lebensgefahr schwebt, könnte er gefährlich werden. Früher gab es in solchen Fällen eine Gefahrenzulage. Gefahrenzulage? Ja. Arbeiten Sie auf dem Bau? Na, Sie könnten mir wenigstens eine warme Mahlzeit spendieren. Aber nicht hier. Gut. Kommen Sie um 8 zu mir. Ich schiebe uns was in die Mikrowelle. Und was machen wir danach? Sie können sich mit meinem Mann über Gefahren im Alltag unterhalten. Er arbeitet bei einer Versicherung. Dann ermittle ich lieber mit leerem Magen weiter. Sehen Sie den jungen Mann da drüben? Hat einen guten Gang und schöne Augen. Solche Typen können die Werbefritzen gebrauchen. Sie winkte dem jungen Mann zu. Dieser schaute sich verunsichert um und kam dann langsam auf uns zu. Meine Klientin überfiel ihn mit einem Wortschwall und beachtete mich nicht mehr. Ich ging und fuhr zu jenem Krankenhaus, in dem Frau Ursprung lag. Als ich mich ein wenig umsah, fiel mir der Mann auf, der an seinen Fingernägeln kaute und immer wieder den Kopf schüttelte. Lassen Sie mich in Ruhe. Haben Sie gesehen, was mit Frau Ursprung geschehen ist? Der Mann hatte eine Eisenstange dabei. Er wollte sie töten. Und wie sah der Mann aus? Hab ihn nur kurz gesehen. Graue Haare. Der Mann hatte graue Haare. Wie mein Vater. Und wo ist die blaue Jacke? In meinem Zimmer. Gehört Nelly. Die Jacke wurde von einer Frau gestohlen. Nelly ist eine Einbrecherin. War immer gut zu mir. Die anderen Frauen hätten mich ausgelacht. Nelly nicht. Sie möchten ihr doch sicher helfen. Hm? Ja, bin ja ein Freund. Sie kommt in Teufelsküche, wenn man die Jacke findet. Geben Sie sie mir. Wo ist Teufelsküche? Das sagt man nur so. Und warum sagt man das so? Es ist eine andere Beschreibung für Schwierigkeiten. In Teufelsküche kocht man Schwierigkeiten. Nein. Ihre Freundin steckt in Schwierigkeiten. Sie steckt nicht, sie liegt im Bett. Ja. Wir fahren jetzt zu Ihnen und Sie geben mir die blaue Jacke. Ich bleibe hier, bis Nelly wieder gesund ist. Er stellte sich stur und mir blieb nichts anderes übrig, als mich in Geduld zu üben. 2 Stunden später standen wir noch immer im Krankenhaus herum. Wir erhielten Gesellschaft und es war so ziemlich das erste Mal, dass ich nichts dagegen hatte, der örtlichen Polizei zu begegnen. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Mehrere Zeugen und kein richtiges Phantombild. Erst die Videokamera hat uns einen Hinweis geliefert. Sie haben ein Foto des Täters. Nicht sehr gut, aber vielleicht erkennt Frau Ursprung den Mann. Das ist nicht nötig. Ich weiß, wer das ist. Das ist Onkel Stramm. Ich darf einmal in der Woche seine Bücher abstauben. Der Mann auf dem Foto ist Ihr Onkel? Nicht der richtige Onkel. Aber Nelly hat ihn Onkel genannt und sie hat für ihn gearbeitet. Sie ist für ihn in Wohnungen eingedrungen. Ist Onkel Stramm Teufelsküche? Der Verdächtige besitzt ein Restaurant? Das Restaurant ist nur eine Umschreibung für Schwierigkeiten. Das habe ich von Maloney gelernt. Der Onkel besitzt ein Buchantiquariat. Der Reihe nach. Der Onkel ist ein Buchantiquariat und der Verdächtige sitzt in Teufelsküche. Das ergibt keinen Sinn, Maloney. Es dauerte eine Weile, bis ich ihm klarmachen konnte, was einen Sinn ergab. Danach fuhren wir in das Buchantiquariat von Stramm. Er war allein und döste vor sich hin, bis wir ihn unsanft weckten. Im Namen der totalen Videoüberwachung, Sie sind verhaftet. Was soll das? Sie haben einen Mord begangen und einen Mordversuch. Einen Mordversuch? Ja. Lebt die Schlampe noch? Sie geben alles zu. Das ist Ihnen hoch anzurechnen. Damit schonen Sie die Staatskasse und sind ein Vorbild für alle anderen Verbrecher. Die beiden haben mich hintergangen. Die beiden sind für Sie in Wohnungen eingebrochen. Ich war früher ganz groß. Aber meine Hüfte ist im Eimer. Der Laden wirft kaum noch etwas ab. Ich musste etwas tun. Habe den beiden Tipps gegeben. Es war ausgemacht, dass sie das Bargeld, das sie finden, behalten können. Mich interessieren alte Uhren und Münzen. Die kann ich problemlos verkaufen. Die beiden aber hielten sich nicht an die Abmachung. Damit ist der Fall aufgeklärt. Ich sage nur eines: Feierabend. Der Polizist strahlte und Stramm stöhnte auf, als er sich erhob. Für mich war der Fall noch nicht erledigt. Deshalb fuhr ich noch einmal zum Krankenhaus. Der junge Mann war noch immer da, hatte sich aber in der Zwischenzeit umgezogen. Er strahlte, als er mich sah. Es geht ihr besser. Sie wird wieder gesund. Das ist wunderbar, wunderbar. Dann können Sie mir jetzt die blaue Jacke geben. Sie kommt nicht in Teufelsküche? Nein. Nicht, wenn Sie mir die Jacke geben. Ohne Jacke keine Teufelsküche. Das sagen Sie doch, ne? So ist es. Geben Sie mir die Jacke. Ich habe sie weggeworfen. Klappe der Sammlung. Das ist gut, oder? Sie haben die Jacke in die Kleidersammlung geworfen. Keine Teufelsküche mehr. Nelly wird sich freuen. Nachdem ich ihn kräftig durchgeschüttelt hatte, sagte er mir, an welcher Sammelstelle er die Jacke eingeworfen hatte. Als ich dort vorfuhr, war der Container leer. Am nächsten Tag fragte ich telefonisch nach der Jacke, doch eine Frau beteuerte mir, dass keine blaue Jacke in dem Container lag. Meine Klientin fauchte mich an, als ich ihr schilderte, was geschehen war. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die blaue Jacke, 3. und letzter Teil.